gar nicht hell genug sein. Alle Lichter dieser Welt sollen heute für mich leuchten. Ich werde rausgehen, mich nicht umdrehen. Ich muss weg. Manchmal muss Liebe schnell gehen, mich überfahren, mich überrollen. Manchmal muss das Leben wehtun, nur wenn's wehtut, ist es gut. Dafür zu gehen, gib mir Sonne, gib mir Wärme, gib mir Licht, all die Farben wieder zurück, verbrenn den Schnee. Hier kommt die Sonne.